Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Psalm 39, Vers 9. Befreie mich von meiner Schuld und setze mich nicht dem Spott der Narren aus. Gott segne dieses Wort. Frei von Sünde. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament, Psalm 39, Davids Psalm, lernen wir, was es bedeutet, frei von Sünde zu sein. Und wir haben hier David, wie er ausruft und sagt, dass er spricht also zu Gott und betet ihn an, befreie mich von meiner Schuld. Was bedeutet das? Wir sind geborene Sünder und es gibt nichts in uns, was uns in eigener Kraft und Wille irgendwie rechtschaffen macht vor Gott. Das ist wirklich entscheidend zu verstehen. Seit Adam und Eva, ja, also echte Menschen, echte Ereignisse aus dem Garten von Eden, ja, verbannt wurden von unserem Herrgott. Was hat er gemacht, um uns zu schützen? Das sind unsere Vorfahren, unsere irdischen Vorfahren, Adam und Eva, haben wir eben die Schuld in uns. Wir sind also geborene Sünder sozusagen. Und David erkennt das und ruft aus erkennt Gott an und sieht, dass Gott ihn befreien kann von seiner Schuld. Und das ist dasselbe, was wir dann später lesen. Wenn zum Beispiel Johannes der Täufer kommt im Neuen Testament und sagt dann, ja, geht von eurer Sünde fort, bereut, ja, bekennt und bereut ihr Sünde, also wendet euch ab von der Sünde, denn Gottes Reich ist nah, ja, und dann als Christus dann da ist, als Gott im Fleische sozusagen, dann sagt er, das ist dieselbe Nachricht, bereut, ja, und wendet euch von der Sünde ab, denn das Reich Gottes ist nun hier. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das anerkennen. Nicht nur, ja, dass Gott uns dann einlädt, zu ihm zu kommen, sondern dass er uns befreien kann von unserer Schuld. Und wenn es nun heißt, und setze ich mich nicht dem Spott der Narren aus, wer sind denn nun Narren? Narren sind Leute, die, oder leider Menschen, die entweder Gott verneinen, oder sollte sie sagen, dass es Gott gar nicht gibt, oder Leute, die sagen, es gibt verschiedene Götter, oder es gibt irgendwie alles ist Energie, oder irgendwie sowas. Das sind Menschen, die sich ihre eigene Idee von Gott, oder wer Gott ist und nun nicht ist, sich selber in ihre Gedanken rufen. Und das ist das eine, das sind Narren, also Leute, die Gott verneinen, Gott ablehnen, aber eben auch Leute, seid da ganz besonders wachsam, Leute, die vorgeben, sie sind Christen, also sie folgen, Menschen sagen, sie folgen Jesus Christus, aber sie, so wie sie leben und das, was sie auch oft leider predigen, hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Ja? Oder sie sagen sowas wie, sie attackieren oftmals natürlich unseren Bruder Paulus im Neuen Testament. Geh mal in den Petrusbrief rein. Petrus schreibt das sogar, dass diese Leute, die Narren, kommen und besonders die Lehren von Paulus angreifen, um dann ihren eigenen Lebensstil oder was sie denken, ist nun richtig, ja, dann Gottes Wort verzerren und die Bedeutung verändern. Und das ist schlimm. Das führt nicht zur Freiheit von Sünde. Diese Menschen sind nicht frei von Sünde, sondern sie verneinen Gott im Fleische letztendlich und haben keine Ehrfurcht vor Gott, unserem Herrn Jesus Christus, und verzehren also Gottes Wort, haben auch keine Ehrfurcht vor Gottes Wort, der Bibel. Seid wachsam, ich sage es nochmal, seid wachsam, das ist nicht von Gott. Das ist nicht, das dient nicht unserem Herrn Jesus Christus. Das ist nicht von Christus. Also, Auf der anderen Seite haben wir eben hier die Ermutigung, dass Gott uns, dass wir zwar oftmals, wir, die wir Christus folgen und auch wirklich Christen sind, wir sagen das nicht nur, aber wir leben das auch, halten uns nicht nur an die 10 Gebote, sondern alles, was die Bibel uns sagt, auch was uns Paulus lehrt in seinen Briefen oder alles andere auch, was im Alten und Neuen Testament ist, vor allem eben, was unser Herr Jesus Christus lehrt. Und Johannes hat eben nochmal was ganz Besonderes zu sagen hier, wo er schreibt im ersten Johannesbrief, geht ins Neue Testament, in den ersten Johannesbrief, ins erste Kapitel und lest mal Vers 9 durch. Ich lese, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Gott segne dieses Wort. Das ist also der erste Johannesbrief, erstes Kapitel, Vers 9. Und hier haben wir eben die Einladung, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, das heißt zu Jesus Christus, niemand anders die Sünden bekennen, aber Jesus Christus sagen, Herr Jesus, was ich gemacht habe, das war falsch, ich bereue meine Sünde, ich wende mich von der Sünde ab, hilf mir damit bitte. Und er ist dann eben nicht nur treu und gerecht, aber er reinigt uns. Also er vergibt uns, ja, er erinnert sich noch gar nicht mehr daran, welche Sünden das waren, aber er reinigt uns von allem Bösen. Und das ist der lebenslange Prozess in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, wo wir frei von der Sünde sind. Das heißt nun nicht, dass wir nicht nochmal Sünde begehen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber dieser Reinigungsprozess, das ist da, wo der Heilige Geist in und durch uns wirkt und unsere Herzen reinigt und uns in unserer Beziehung zu Jesus Christus stärkt. Und das ist wirklich, das ist Wahrheit, das ist Freiheit von Sünde, frei von Sünde. Und das ist Freiheit in Christus. Das bedeutet Freiheit in Christus. Alles andere ist falsch. Wenn Leute die Bibel verzehren oder so auslegen, dass es dann irgendwie ihren Lebensstil passt, wie auch immer das so ist, das ist falsch. Das ist nicht von Jesus Christus. Und das ist eben, dann sind Leute nicht von der Sünde frei, sondern sie sind immer noch Sklaven der Sünde. Und das nehmt euch zu Herzen. Hier haben wir in dem ersten Johannesbrief diese Wahrheit hier, die die Bibel uns sagt und uns einlädt, wirklich frei von Sünde zu sein. Und Gott hilft uns dann. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Es gibt keine guten Taten, die wir tun können, um frei von Sünde zu sein. Herr Jesus Christus hat das alles getan, dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, ein für alle Mal für alle unsere Sünden. Und in und durch unsere persönlichen Beziehungen zu Jesus Christus, der dann wieder auferstanden ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat, nur so können wir frei von Sünde sein. Und wir tun gut daran, uns daran zu halten. Und lieber Jesus, wir danken dir für all diese Wahrheiten hier aus dem Psalm 39. Und du änderst dich überhaupt nicht, wer du bist. Denn du bist wer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und hilfst uns, frei von Sünde zu sein. Und du lädst uns dazu ein, zu dir zu kommen als reuige Sünder. Und du hilfst uns dann, dass du uns dann eben von allem Bösen reinigst. Und das dauert manchmal ein bisschen Zeit, aber wir kommen immer wieder zu dir und sprechen mit dir und bekennen, bereuen vor dir, unserem Jesus Christus, und du hilfst uns dann in unserer Schwäche. Wir können das nur in und durch dich tun. Du tust das für uns. Wir tun das nicht in eigener Kraft, können wir gar nichts tun. Wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheiten aus der Bibel, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.